Er kommt, der Bräutigam kommt, ihr Töchter Zions kommt heraus, sein Ausgang eilet aus der Höhe in euer Mutterhaus. Der Bräutigam kommt, der einem Reh und jungen Hirsche gleich auf denen Hügeln springt und euch das Mahl der Hochzeit bringt. Wacht auf, ermuntert euch, den Bräutigam zu empfangen.